Honig Zucker süßer Mund. Honig Zucker süßer Mund. Du bist so schön gefüllt, so lecker und so rund. Ich lecke dich gern aus. Da steh ich total drauf. Doch das, was du willst, da geb ich auf. Du bist mir einfach zu ordinär, denn du singst immer Leck meine Muschi hinterm Schwanz. Leck meine Muschi, wenn du das kannst, mit meine Muschi und kraul ihr Haar. Mit meine Muschi, dafür ist sie doch da. Nun gut.